Man muss einen Finger mit einem Zeichen auf jede Schlüsselstelle des Körpers drücken, dort einen hyperboreischen Divya oder Deva und einen Divya erwecken, ihnen den Geist und den Atem mit der Konzentration des Prana einflößend. Das Mantra der orphischen Kabbala entspricht dem Kanso-Gesang des Troubadours, des Minnesängers, wie dem Gesang dessen, der die Befreiung des gefangenen Königs Richard Löwenherz aus der Festung von Dürnstein oder des Chastelmer Weile der Maya ermöglichte. Danach führt man die Hände über den ganzen Körper, um ihn mit dem flüssigen Fluidum zu bedecken, wie bei meinem Experiment mit dem Wasserkrug. Karanavari, kausales Wasser, Nyamanrita, Wasser der Weisheit. Man erblickt und bildet sich intensiv die Verwandlung der irdischen Form in eine unsterbliche, göttliche ein. So wird der Schattenmensch erschaffen aus reiner Illusion, zerstört von dem geistigen Feuer und durch einen neuen Lichtmenschen ersetzt, dem Sonnenmenschen. Die Energie, die imstande ist, dieses zu erzeugen, befindet sich in der geistigen Wurzel des Bundi, Kukra, jenes leuchtende Fluidum, das sich materiell im Samen gestaltet, so furchtbar mächtig, dass es dem Sohn des Fleisches Leben geben kann. In der Frau formt es sich in der fruchtbaren Eizelle und ist Rajas. Aber beide können diese Energie bis zu ihrem geistigen Strom zurückverfolgen. Der Mann durch die Praxis des Vrayoli-Mudra und die Frau durch die der Amaroli-Mudra. Bei der geistigen Vereinigung dieser zwei Spermas anstelle des flüchtigen physischen Vergnügens, Sukha, ereignet sich der ekstatische Orgasmus, der kein Ende hat, Aropa. Rajas hat das Blut des Vira in Feuer verwandelt und in Kukra das der Yogini. Der astrale Blutandrang verwandelt die Körper und erzeugt die Verstofflichung des Blutes. Es ist der Weg zurück und nach oben zum letzten Stockwerk des Nordturmes, zum Führer, zum Gipfel des Monte Meru, zu Shiva und Parvati, zu Wotan und Frigga. Das Flussbett eines nicht vorhandenen Flusses, den Sarasvati, zurückverfolgend. Der Weg der Rückkehr, der im esoterischen Hitlerismus der des Svastika Levogira ist und im tantrischen Buddhismus Urdhavareta, im Opus Alchemicum ist es die Herstellung des Aurum Potabile, des trinkbaren Goldes, das man trinkt, Bundi, und das die Erschaffung des Sohnes des Menschen ermöglicht, des auferstandenen astralen Sternenkörpers aus Vraya, aus Vril. Ribis von Res Bina, die doppelte Natur, die es erlaubt, den grünen Strahl zu bewohnen, den physischen Körper gleichzeitig unsterblich machend, ihn eins werden lässt mit dem Astralkörper. Der Krieger der zwei Schwerter, der zwei Körper. Im ältesten Taoismus, der nie geschrieben worden ist und mündlich überliefert wurde, gab es eine Praxis, genannt Shi Qiai, die den Leichnam mittels des konzentrierten und geistigen Feuers auflöste, den Körper von seiner irdischen Verderblichkeit befreite, ihn entmaterialisierend, auf diese Weise die Rolle der Würmer ausübend, doch ohne Rückstände zu hinterlassen. Anstelle des Leichnams erschien ein Schwert. Der Verlust dieser hyperboreischen Fähigkeit bringt die nordischen, involutionierten Völker und die Indo-Arier dazu, den Leichnam zu verbrennen, und die Ägypter ihn einzubalsamieren und dadurch glaubten, die Verderblichkeit vermeiden zu können. Indem man dem Astralkörper Leben gibt, ihn danach mit Vraya bekleidet, den physischen Körper entmaterialisiert, der seinerseits auch mit Vraya bekleidet wird und ihn im Astralkörper wieder aufsaugt, erhält man einen einzigen Körper. Aber man hat auch zwei, die Zwillinge, Unsterbliche, die fähig sind, sich selbst zu erneuern, innerhalb und außerhalb der Zeit zu leben. Ein geeigneter Träger für den Tulku und sein Kampf in zwei und mehr Welten. Auf diese Weise ist der Führer unsterblich. Es gab ein Buch von Agrippa mit einem Kapitel über die göttlichen Mitglieder und ihr Einfluss auf die menschlichen Mitglieder. Wenn sich alle hyperboreischen Göttlichkeiten im Körper des nicht erwachten Vira im Schlaf befinden, Der Körper ist kein Feind für die Tantrischen, auch nicht für den Arier, für den nordischen Hyperboreer, wie wir sahen. Er ist ein wunderbares Instrument und einzig für die Befreiung und den Kampf. Deswegen ist der Siddha mit ihm durch das Fenster der Venus getreten und der Vira hat sich im materialisierten Körper gefesselt, um in ihm den Kampf zu führen und zu gewinnen, um ihn zu verwandeln und in die Ewigkeit zu befördern. Es ist auch möglich, dass John Dee einige geheime Dokumente im Besitz von Agrippa erhielt, mit Hinweisen auf die natürlichen Menschen und die göttlichen Menschen, und dass dies alles zum Schluss zusammen mit dem Spiegel aus Onyx von Papan in den Besitz der Thule-Gesellschaft gelangte und von da zur SS als ein Teil der Kenntnisse von Wewelsburg und ihrer gralschen und tantrischen Einweihung. Der Kopf des Toten, der Totenkopf der SS, entspricht der Halskette des Kali des Tantrismus der linken Hand, der eingeweihten Kaula, der Familie der Eingeweihten des Kula, der geheimsten und undurchdringlichsten. Auch Agrippa wurde entdeckt und genau wie John Dee und Paracelsus verfolgt und vom Feinde vernichtet.